eurer Fuß. Auf, Kamerad, vorwärts und nach, alle hier helfen wir Deutschland. Zur Luft soll keiner bezwingen, wir sind in der Ehrlos und frei. Wir geben Deutschland die Schwingen, um Herr seiner Flucht auch zu sein. Deutschland die Schwingen, um Herr seiner Flucht.